Es folgt nun im freien Senderkombinat Teil Nummer 4 der Intros, einer monatlichen Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen, organisiert von den Gruppen A-Quadrat und Kritikmaximierung sowie der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg. Mit den Intro-Veranstaltungen wollen diese in Hamburg Raum für die Vermittlung linker Theorie bieten. Die Vorträge zielen darauf ab, sich zum ersten Mal und ohne große Vorkenntnisse mit gesellschaftskritischen Fragen auseinanderzusetzen. In einem lockeren Rahmen wollen sie eine Kritik an Herrschaftsverhältnissen, zum Beispiel an Rassismus oder Antisemitismus, vorstellen und entwickeln. Dabei geht es ihnen nicht nur um eine Rückschau auf die Debatten der letzten Jahrzehnte. Mit dem Publikum möchten sie auch über die Aktualität und Erneuerung linker Positionen diskutieren. Im gleich zu hörenden vierten Teil dieser fünfteiligen Reihe referierte am 14. Juni Erik Kuhlenkamp aus Berlin zur Religionskritik. In der Ankündigung zu dieser Veranstaltung heißt es: Religionen nehmen trotz der weitgehenden Trennung von Staat und Kirche in Europa immer noch erheblichen Einfluss auf Politik und Alltag. In dieser Einführung sollen die Fragen erörtert werden, warum Religion auch heute noch eine so hohe Bedeutung beigemessen wird und welche Auswirkungen bestehende Religionen auf fortschrittliche gesellschaftliche Entwicklungen haben, wie zum Beispiel die Anerkennung anderer sexueller Lebensentwürfe. Aufbauend auf eine Vorstellung der Weltreligionen möchten wir einführen in Begriffe und Theorien zum jüdischen Messianismus, dem Antijudaismus im späten Mittelalter, dem islamischen Dschihad vom frühen Mittelalter bis in die Gegenwart und die Veränderung von Religion in der Gegenwart am Beispiel neuer Christenbewegungen. Anschließend geht es um die kritische Kontextualisierung von Religion zwischen Herrschaft, Ideologie und Identität. Dabei werden wir uns mit den Ideen sowohl klassischer Religionskritiker, beginnend mit der griechischen Philosophie über Feuerbach zu Marx und Walter Benjamin, als auch zeitgenössischen Positionen auseinandersetzen. Mit dieser Einführung in die Kritik der Religionen möchten wir Argumente scharf machen, um Religionen als Ideologie von Herrschaft und Unmündigkeit konsequent zu kritisieren. Erik Kuhlenkamp hat Religionswissenschaft und Geschichte in Bremen studiert. Soweit aus der Ankündigung der Veranstaltung. Die Reihe im Centro Soziale an der Sternstraße wird morgen am Dienstag, dem 12. Juli, zum vorerst letzten Mal stattfinden. Moritz Zeiler von der Rosa-Luxemburg-Initiative Bremen referiert zur Kritik des Staates. Beginn ist um 19 Uhr. Weitere Informationen zur Intros-Reihe finden sich im Internet unter intros.blogsport.eu. Wir wünschen nun anregendes Hören beim vierten Teil der Intros-Reihe Erik Kuhlenkamp zu Religionskritik. Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir würden jetzt gerne anfangen. Heute wollen wir uns ja die Gretchenfrage stellen quasi. Wie halten wir es mit der Religion? Ja, ich freue mich, dass ihr alle da seid, begrüße euch recht herzlich, begrüße auch unseren Referenten Erik Kuhlenkamp aus Berlin und begrüße euch auch im Namen der veranstaltenden Gruppen A-Quadrat, Kritikmaximierung und möchte auch nicht versäumen zu erwähnen, dass das Ganze gesponsert, begleitet, unterstützt wird von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und stattfindet im Rahmen der Intro-Reihe. Also heute zum Thema Religion, Religionskritik und beim nächsten Mal zum Thema Kritik am Staat, Staatskritik. Erik hat mich gebeten, euch zu sagen, dass er circa 45 Minuten sprechen wird jetzt. Verständnisfragen bitte gerne gleich und auch wenn es irgendwelche Diskussionsanmerkungen gibt, gerne gleich anmerken, dass wir sozusagen das so ein bisschen aufbrechen, den Vortrag. Wenn es Diskussionsbeiträge gibt, haben wir auch noch so ein Mikro, wenn ihr das gerne benutzen möchtet, weil es dann, da es ja fürs Radio aufgezeichnet wird, so ein bisschen einfacher ist, das auch alles zu verstehen. Bevor es untergeht, möchte ich noch hinweisen auf die Ausstellung, die gerade vor wenigen Wochen, Anfang des Monats, im Wirtschaftsgymnasium St. Pauli eröffnet wurde, Heimatlos, über das Exil deutscher Juden in der Türkei 1933 bis 1945, die von verschiedenen Trägern ausgerichtet wird und eigentlich aus Berlin kommt, aber als Dauerausstellung nun auch ihre Station hier in Hamburg macht. Heimatlos heißt sie, Flyer liegen draußen, geht noch bis zum 23. Juni im Wirtschaftsgymnasium St. Pauli hier in der Budapester Straße. Und jetzt bitte das Wort an den Referenten. Ja, schönen guten Abend erstmal. Zu meiner Person, ich habe in Bremen Religionswissenschaft und Geschichte studiert, lebe jetzt in Berlin und gehöre sozusagen zum Intro-Zusammenhang aus Bremen der Associazione delle Talpe. Aber ich beginne mit einer Enttäuschung, weil ich werde heute, obwohl wir es angekündigt haben, Religionskritik zunächst erstmal nicht mit der Kritik beginnen. Das hoffe ich am Ende mit euch diskutieren zu können, wie man Religion kritisieren kann, weil ich die Erfahrung gemacht habe in dem Vortrag, dass es mehr Sinn macht, zunächst erstmal die sozusagen religionssoziologisch heranzugehen und herauszufinden, was ist eigentlich eine Religion und was für Religion gibt es und wie entwickelt sich eine religiöse Identität. Ab wann ist eigentlich eine Religion eine Religion? Eine Religion unterscheidet sich von einer Ideologie zunächst erstmal ganz konkret, wenn es ein klares Diesseits und ein Jenseits formuliert. Also wenn man das Diesseits und das Jenseits in einem Verhältnis zueinander steht und ich als religiöser Mensch jetzt sozusagen mein Leben danach abstimme, was ich im Jenseits später zu erwarten habe. Ich beginne mit einem Zitat von Erik Erikson, einem amerikanischen Psychologen, Psychoanalytiker. Die Religion bringt in regelmäßigen Intervallen und durch Rituale, die auf bedeutsame Art mit den wichtigen Krisen des Lebenszyklus und den Wendepunkten der Jahreszyklen in Verbindung stehen, ein neues Gefühl der Ganzheit hervor, ein Gefühl, dass die Dinge wieder in einem Zusammenhang gebracht worden sind. Zunächst erstmal ganz grundlegend, welche Religionen, oder es gibt natürlich diverse Religionen und die Hauptreligion, die will ich ganz kurz vorstellen. Ich gehe dabei chronologisch vor. Es gibt den Hinduismus, das ist eine indische Religion, eine polytheistische Religion, ungefähr einzuordnen, 900 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Der Hinduismus ist sozusagen ein Sammelbegriff aus diversen Religionen, die in sich dann wieder monotheistisch sind, also einen einzigen Gott irgendwie anbieten oder eine Gottesfigur. Die beziehen sich gemeinsam auf verschiedene Schriften, Lieder, also Sanskrite, Epen und Faden. Das fiept so ein bisschen, ne? Muss ich mal abschneiden. Ja. Jeder dieser unterschiedlichen Gruppen bevorzugt unterschiedliche Heilswege in von ihnen einer interpretierten heillosen Welt. Darauf folgt sozusagen zeitlich das Judentum, ist eine monotheistische Religion, etwa 600 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und das Judentum entwickelt sich auch aus einer polytheistischen Religion und hat sich im Exil entwickelt. Also die Hebräer wurden aus ihrem Nordreich heraus vertrieben und sind nach Babylonien ins Exil gegangen. Da gibt es dieses Zitat aus der Bibel: An den Füßen Babylons und an den Flüssen Babylons saßen wir und weinten. Und da entstand auch die erste Tora-Sammlung, in der sich entschieden worden ist, in dieser Sammlung zwischen den verschiedenen Göttern, und daraus hat sich herausentwickelt, dass Jahwe angenommen worden ist. Es gab noch andere zur Auswahl, den Gott Baal und die Göttin Aschera. Letztendlich wurde sich auf Jahwe bezogen hauptsächlich. Und das Besondere am Judentum ist insofern, dass die Religionszugehörigkeit nicht durch eine Mission erreicht werden kann, sondern dass das via Geburt geht. Also du musst von einer jüdischen Mutter geboren sein und dann bist du Jüdin oder Jude. Das Konvertieren zum Judentum ist sehr umständlich und ist meistens nur sozusagen zugelassen, wenn es sozusagen einen Ehewunsch gibt, irgendwie, wenn nicht Jüdin und Jude heiraten möchte. Und im Allgemeinen gibt es im Judentum ein Missionsverbot. Dritte Gruppe ist der Taoismus, 550 vor unserer Zeitrechnung. Das ist mehr eine Philosophie als eine Religion nach unseren Vorstellungen und bezieht sich auf die philosophischen Lehren von Lao-tzu und von Konfuzius. Im Taoismus gehen sie davon von so einer Harmonie des Universums aus und etwa das ist vergleichbar mit unserem Garten Eden. Und das Grundmodell, also die heiligen Figuren sind die Ahnen, also unsere Vorväter und Vorväterinnen, das ist sehr individuell. Und die Schreine und die Tempel sind so mittleren Stellen zwischen unseren Ahnen. Der Buddhismus 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung, entwickelt sich aus dem Hinduismus heraus, von einem jungen Prinzen namens Siddhartha Gautama, der meditierte und dachte über das Verhältnis von Karma und Wiedergeburt nach und hat sich in dieser Meditation über Atemtechnik und diversen anderen Meditationsformen, die uns auch aus dem Om-Sengen auch bekannt sind, ein Verhältnis heraus entwickelt, aus diesem Leidenszustand der ständigen Wiedergeburt herauszuentwickeln und ins Nirvana, also diesen Leidenszustand zu verlassen. Und die bekannteste Strömung, die uns auch meistens auch bekannt ist, ist der Lamaismus. In Mitteleuropa und Europa ist es der Diamantenweg und wird hier von Lama Ole vertreten. Die missionieren nicht ganz so offensiv, die Buddhisten, und haben auch keine konkrete Gottesfigur, für in deren Vorstellung ist die Gottesfigur jeder kann Buddha sein. Und jeder kann aus dem Karma und aus der Wiedergeburt heraustreten. Das Christentum ist meist auf die uns wahrscheinlich bekannteste Form. Es ist eigentlich eine monotheistische Religion, aber durch die Dreifaltigkeit, also dem Verhältnis zwischen Gott, Jesus Christus und dem Heiligen Geist, und diverse Heiligen, gerade in dem Katholizismus, hat es so eine Form auch von viel Götterei da drin. Das Christentum ist entstanden etwa 70 Jahre nach Christus durch diverse Aufschriften, die sogenannten Apokryphen, und hat sich letztendlich als religiöse Gemeinschaft, also von so einer religiösen Untergrundgruppe zu einer institutionellen religiösen Gemeinschaft ungefähr um 320 mit dem Kaiser oder dem werdenden Kaiser Konstantin heraus entwickelt. Konstantin hatte da so eine Sehung kurz bevor er in den Krieg gegangen ist, wo er ein Kreuz in der Sonne gesehen hat, und dieses Kreuz sozusagen sagte ihm, oder er meinte, er müsste sich jetzt dem Glauben an Jesus Christus unterordnen, dann würde er die Schlacht auch gewinnen. Die Schlacht hat er dann auch gewonnen, und später hat er im Konzil von Nikea 327 wurde dann das Neue Testament herausentwickelt. Und das Konzil von Nikea ist eigentlich ganz interessant, weil wenn die Verhältnisse damals ein bisschen anders gewesen wären oder die Diskussionspartner manche dominanter gewesen wäre, hätte es durchaus auch sein können, dass Jesus Christus zum Beispiel nicht Gottes Sohn geworden wäre, sondern einfach nur ein wichtiger Prophet. Der Islam, etwa 620 nach unserer Zeitrechnung, versteht sich schon in der Tradition von, also eine monotheistische Religion, versteht sich in der Tradition des Judentums und auch des Christentums. Das Christentum insofern, dass es diverse Geschichten aus dem Neuen Testament auch in den Koran aufgenommen hat und Jesus Christus als einer der wichtigsten Propheten versteht und Mohammed als den letzten und wichtigsten Prophet. Letzte Gruppe, die Esoterik, das kann ich nicht genau zeitlich festlegen. Es ist eine Mischung aus diversen Religionen und Weltanschauungen und Philosophien. Und die Herausbildung und den Höhepunkt letztendlich theoretische Herausbildung hat es ungefähr in der Zeit der Lebensreformbewegung 1870, 1814, 1920. Da gibt es diverse, also es ist halt divers Esoterik, darunter fällt auch die Waldorfbewegung und was auch immer. Zum Aufbau des Referats, also zunächst einmal werde ich versuchen, ja? Der Ahnenkult, ich kenne mich mit dem Ahnenkult in Afrika nicht so gut aus. Also wenn, solange der Ahnenkult, also mache mit der Schablone, dass zum Beispiel wie irgendwie im Taoismus, das diesseitige Leben sozusagen im Zusammenhang mit dem jenseitigen Leben stellen, dann ist es durchaus, kann es durchaus eine Religion sein. Aber ich, über den Ahnenkult weiß ich leider weniger. Stimmt. Ich habe jetzt die Auswahl getroffen unter denen sozusagen, wo am meisten Menschen in der Welt dran glauben. Also ja, sozusagen in der Ahnenkult in Afrika ist sicherlich auch wahrscheinlich diverse Völker und Dörfer sozusagen, die unterschiedlich da glauben, und ob sie dann einen einzigen gemeinsamen Ahnenkult mit Ritualen und Traditionen haben, das würde ich jetzt ein bisschen bezweifeln, ehrlich gesagt, aber das kannst du mich auch gerne uns Besseren belehren. Okay. Also zunächst einmal will ich versuchen, über so eine religiöse Grundstruktur sprechen, also wie entstehen eigentlich Religionen in Gemeinschaften. Und darauf folgend werde ich versuchen, meine These zu formulieren, nämlich wie entwickelt sich eine religiöse Identität. Aus der Angst heraus vor der Natur, Sie müssen sich das so vorstellen, dass die ersten religiösen Bestrebungen schon fast ins Prähistorische zurückreichen und der Mensch sich als sich mehr oder weniger feststellendes, denkendes, fühlendes Wesen einer Natur ausgesetzt fühlt, die er nicht selbst beeinflussen oder bestimmen kann. Und aus dieser Unaufgeklärtheit über bestimmte natürliche Phänomene sich versucht, selbst aufzuklären, indem er den natürlichen Phänomenen, ob es ein Sturm oder besonders lange Dürreperioden sind, bestimmte Götterbilder zuweist. Dieses nennt man die Vergöttlichung der Natur. Und die Gottesfigur, daran richtet der Mensch darin Gottesfiguren ein, und macht aus ihnen, aus diesen Gottesfiguren, denken, also ebenfalls denkende, fühlende Wesen. Dabei geht es den Gemeinschaften weniger darum, sozusagen besonders gerne beherrscht zu sein, sondern vielmehr selbst darüber zu herrschen. Also Einfluss durch verschiedene Rituale oder Traditionen und Opfergaben, Einfluss auf die Geschicke der Götterfiguren zu gewinnen und selbst Macht auszuüben. Sprich, das Bedürfnis, sich letztendlich selbst bestimmen zu können. Zum Beispiel solche religiösen Gemeinschaften, wie Karl May sie irgendwie beschreibt, von so einer naturharmonischen Religion bei den Indianern, würde historisch sowieso nicht, zu belegen, aber da geht es meistens darum, also wenn man dieses besondere Verhältnis von Religionsgemeinschaft zur Natur beschreibt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Gruppen ein Verhältnis zur Nachhaltigkeit im Jagen und Sammeln entwickelt haben und weniger darum, dass sie besonders also ausgeprägt wertschätzend sozusagen ihrem Gott gegenüber waren. Also kurz festgelegt, also meines Erachtens nach entsteht eine Religion letztendlich darüber, selbst über die Natur Macht ausüben zu können und über sich selbst auch Macht ausüben zu können. In der antiken Religionsentwicklung polytheistischen Religionen der alten Griechen oder auch an den Pharaonen oder Totenkult der Ägypter. Die haben meist auf sehr starke vermenschlichte Figuren und sehr stark zugeschriebene Figuren auf bestimmte Eigenschaften. Und daran kann man ganz gut beobachten, dass der Charakter einer Religion oder die Eigenschaften dieser religiösen Figuren auch Aussagen darüber treffen, über die Wünsche und Bedürfnisse und auch die Ängste der Menschen, die sich damals unterlegen waren. Und auf welche Art und Weise sozusagen die Menschen auch ihre Wünsche und Bedürfnisse aufgrund von mit Opferritualen irgendwie Herr werden wollten oder beeinflussen wollten. Das Opfer hat in der Religion einen sehr hohen Stellenwert. Es gibt einmal so eine wirtschaftliche und soziale Komponente, dass zum Beispiel der höchste Priester oder Schamane oder Ritualmeister, also ob es nun ein Rabbi oder Priester ist, hat die Funktion in der Gemeinschaft meistens, es ist also die höchste Instanz, es ist die einzige Figur, die die Macht hat, mit Gott oder wem auch immer zu kommunizieren. Und dabei werden der Figur natürlich auch besondere Fähigkeiten zugeschrieben, aber hat auch dadurch auch eine besondere soziale Rolle und ist meist auch sehr wohlhabend. Ob es sich darüber erklärt, dass sie am Ende die ganzen Opfergaben aufgegessen haben, weiß ich jetzt nicht so genau, aber naja. Die nächste Komponente im Opfer, deswegen ist es auch so relevant, dass es eine sehr starke spirituelle Bedeutung hat. Ich habe jetzt hier drei Gruppen rausgesucht, diese monotheistischen Gruppen, das Judentum, die Christen und den Islam. Im Judentum hat das Opfer insofern eine besondere Komponente, dass sich das Judentum, aus einer polytheistischen Religion heraus entwickelt hat und dass zu der Zeit, in der das gewirkt hat, das Menschenopfer durchaus noch ein akzeptiertes Opfer gewesen ist. Und sie schon relativ früh, da gibt es so eine Geschichte, sich von diesem Opfer emanzipiert haben, oder von diesem Opferstatus, nämlich das höchste Opfer, nämlich die Menschen zu opfern, sich davon befreit haben. Das ist sehr früh, in der Bibel steht das schon drin, oder in der hebräischen Bibel, in Genesis 22, wo Abraham von Jahwe, also dem Gott der Juden, beauftragt worden ist, seinen Sohn irgendwie zu opfern auf dem Tempelberg, um das Vertrauensverhältnis und um auch darzustellen, sozusagen, wie dass Gott, also Jahwe, Abraham vertrauen kann. Abraham geht dann auch mit seinem Sohn Isaak, oder im Islam ist die Geschichte mit Ismael, auch auf den Tempelberg und will ihn da opfern. Und kurz bevor er das Messer zur Tötung anlegt, sagt Jahwe dann so: Lass gut sein, ist schon okay, ich vertraue dir jetzt. Und es reicht auch aus, wenn du eine Ziege opferst. Das ist nicht ganz unwichtig sozusagen für eine soziale Gruppe, dass sie Menschen nicht mehr opfern als religiöses Ritual. Die Christen haben später dieses Menschenopfer wieder aufgenommen, indem sie als einer der höchsten religiösen, also einer der wichtigsten Phänomene in ihrer Religion, dass den Tod Jesus Christus, der für ihre Sünden gestorben ist, als eine der heiligsten Angelegenheiten beschreiben, sich heute auch immer noch im Abendmahl und wie auch immer darauf beziehen. Und auch später, also in der Phase zwischen institutioneller Kirche, also 327 und 70 nach, also wo die frühen Christenbewegungen gewesen sind, auch, dass so dieses Selbstopfer auch eine gewisse Mode ausgelöst hat. Nämlich als die Christen verfolgt worden sind, ein bisschen nach dem Prinzip von Tod oder Taufe, wurden die Tötungen der Gläubigen so als Martyrien dargestellt und hatten schon was Ähnliches und wurden auch in die Tradition von dem Tod Jesus Christus auch gestellt. Im Islam ist das Selbstopfer verboten, eigentlich. Also im Christentum auch verboten, also sich selbst zu töten. Aber im Islam ist es so, dass es durchaus legitim ist. Also einerseits ist es so, wenn du innerhalb sozusagen der religiösen Pflichten, die dir auferlegt werden, also jemandem etwas zu spenden, einen Fremden bei sich aufzunehmen, zu fasten und zu pilgern, dass du, wenn du innerhalb dieses Verhältnisses stirbst oder sozusagen riskierst zu sterben und dabei stirbst, sozusagen, das ist dann, dass du in Allahs Armen stirbst und dass du im Dschihad, wenn du im Dschihad stirbst, dass du dann auch in Allahs Armen stirbst. Dschihad bitte nicht missverstehen, sozusagen mit den bekannten Gotteskriegern. Also es ist durchaus auch Dschihad, aber Dschihad hat auch eine weitere führende Bedeutung, nämlich dass du auf einem bestimmten religiösen Pfad bist und ein besonderes Verhältnis zu Gott hast. So, das erstmal zu den Grundlagen sozusagen oder der Grundstruktur einer Religion, die mir als relevant vorkommen. Nun sozusagen auch zu meiner These. Meines Erachtens nach, und ich beziehe mich da vor allen Dingen auf Erikson, Erik H. Erikson ist ein amerikanischer Psychoanalytiker, Psychologe, der bei Anna Freud in der Schule war und sich auf Anna Freud und auch auf Sigmund Freud bezieht. Und Erikson beschreibt die Entwicklung einer Identität und auch im Besonderen einer religiösen Identität, dass die Identität in dem Moment einer Krise sich entwickelt. Diese Krise ist nicht auf einen bestimmten Zeitraum festgelegt, aber es ist davon auszugehen, dass während der Adoleszenz, also während des jugendlichen Alters, Mitte 20 und Ende 20, sich da sozusagen die gravierendsten und auffallendsten Krisen die Menschen oder den jungen Menschen in dem Moment beeinflussen und zur psychosozialen Identitätsentwicklung beitragen. Das, was relevant für die Entwicklung zu einer des Einzelnen beiträgt, ist die Entscheidung, die das Subjekt innerhalb der Krise trifft. Also banales Beispiel irgendwie, also Erikson beschreibt, die erste Krise des Menschen ist der Moment der Geburt. Das Subjekt ist zwar stark eingeschränkt in ihren oder seinen Möglichkeiten, aber muss sich entscheiden, welchen Umgang es mit der neuen Umgebung findet. Das ist zwar ein sehr unterbewusster Vorgang, aber Erikson beschreibt das als die erste Krise. Und diese Krise, also das Subjekt nach Erikson, befindet sich in dem Moment auch in einem Abhängigkeitsverhältnis zur sozialen Gemeinschaft und im Besonderen zu einer speziellen Bezugsperson. Das ist meist auf die Mutter oder wahlweise dann der Vater oder Ähnliches. Spricht Erikson wirklich von Unterbewussten, weil bei Freud gibt es das Vorbewusste und das Unbewusste, aber es gibt kein Unterbewusstes. Ich glaube, es ist so ein typischer Alltagslast. Ja, das stimmt. Das hat, ja, das ist recht. Aber was würdest du dann nehmen? Und Unbewusstes. Das ist mir letzte Woche schon mal passiert. Wir waren bei der Mutter. Oder dem Vater oder ähnlichem. Ja, Erikson unterteilt das in drei Phasen irgendwie, dieses das finde ich mir. Dankeschön. Ja, du hast ja vollkommen recht. Ja, das tut mir leid. Ja, nach Erikson erfährt das Individuum innerhalb dieser ersten Phasen einen besonderen transzendentalen Moment. Also er stellt einen besonderen transzendentalen Moment des Glaubens. Und dieser Moment des Glaubens, also damit beschreibe ich jetzt nicht die Religiosität, sondern den Glauben an sich, glauben zu können. Und dieser Moment des Glaubens entwickelt sich aus dem aus der Vertrauensbeziehung zu Mutter oder Vater oder wahlweise heraus. Also man möge sich das kurz vorstellen. Die Mutter tröstet das weinende Kind mit den Worten, ist ja alles gut. Sie stiftet damit Vertrauen, aber was tut die Mutter damit wirklich? Erikson geht davon aus, dass sich der Glaube darin entwickelt, indem ich zum Beispiel jetzt, ich bin jetzt gestürzt irgendwie und meine Mutter nimmt mich in den Arm und sagt mir, alles wird gut. Sprich, du brauchst keine Angst davor haben oder deine Schmerzen hören auch gleich auf. Und ich in dem Moment meiner Mutter eine besondere Rolle zuschreibe. Und diese Rolle, also die Rolle, dass meine Mutter übersinnliche Fähigkeiten hat, nämlich eine Art Schutzraum darbietet vor dem Wüten der Welt und mich davor beschützen kann. Also eine übernatürliche Fähigkeit. Dieser Glaube aber an die Mutter oder an das Heilige in meiner Mutter gerät in Krise, entweder in der Adoleszenz, vielleicht auch im Augenblick vorher, indem ich feststelle, dass entweder meine Mutter oder also meine Mutter selbst nicht daran glaubt, das, was sie mir da gesagt hat, dass sie mich retten kann, oder dass ich ganz realistisch feststelle, dass meine Mutter da letztendlich ein ganz normaler Mensch ist und dazu gar nicht in der Lage ist, dass alles wieder gut werden kann. Freud sagt, beschreibt diesen Moment dieses kindlichen Urvertrauens als psychosoziales Wohlbefinden. In der Adoleszenz weicht dieses Urvertrauen zur Mutter einem Unbehagen. Das ist die Enttäuschung gegenüber der Mutter und dem sich nicht selbst gesetzt zu haben und dem Wunsch, zu etwas gehören zu wollen und das eigene Leben selbst zu bestimmen und entschieden zu haben. Das Urvertrauen der Mutter einmal erfahren, ist nach Erikson der Widerspiegel des verloren gegangenen Paradies. Es ist die Sehnsucht nach dem uneingeschränkten Vertrauen. Folglich kann der Glaube oder transzendentes Erfahren, beispielsweise der Glaube an eine Götterfigur oder an das Heilsversprechen, die selbstbestimmte, bedürfnisbefriedigende Reaktivierung des Urvertrauens sein. Also wenn Mutter nicht mehr sagen kann, dass alles gut wird, dann sage ich es jetzt, weil ich es glaube. Zusammengefasst ist das wahrscheinlich der Moment von der Entwicklung von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung. Diese Krise in der Adoleszenz entsteht dann, wenn die Beziehung oder Abhängigkeit zur Bezugsperson gestört wird, das Bedürfnis nach uneingeschränkter Beziehung immer noch besteht. Die Mutter als eine übermenschliche Beschützerin, ein Urbild sich entwickelt. Und die Sehnsucht nach einem übermenschlichen Schutzmacht kann sich aus der Furcht vor dem Verlorensein in der Gemeinschaft weiterentwickeln. Dieses Verlorensein in der Gemeinschaft oder die als eine existenzielle Bedrohung ruft nach Freud die Erinnerung an infantile, also kindliche Schutzmächte wieder herbei. Der zentrale Gedanke ist hier, dass der Glaube an die Mutter oder an die Eltern die erste Organisationsform der Religion darstellt. Die Religion, Versprechen sozusagen als identitäres Angebot, diese Organisationsstruktur als einen Schutzraum wiederherzustellen. Demnach streben gerade Menschen während der Adoleszenz ein Ideal an, das nur schwer zu erreichen ist, aber das Gefühl der Ganzheit verspricht. Das Versprechen einer Religionsgemeinschaft für junge Menschen ist nach Erikson nicht unbedingt das Bedürfnis nach einer neuen Identität, die sich innerhalb der Krise gegenüber der alten Identität emanzipiert, sondern vielmehr geht es dem Jugendlichen um selbstbestimmte Repräsentanz. Das zu meiner These. Ich bin schneller, als ich angenommen hatte. So gut. In der Religion heute ist ein bestimmtes Phänomen zu beobachten bei Religionen. Religionen, oder vorher nochmal eingeschränkt, diese Erklärung bezieht sich eher auf Mitteleuropa jetzt. Also das ist also dieses Phänomen. Die Religion oder die institutionelle Religion hat eine bestimmte Bedeutung verloren. Also die Bedeutung, die ich am Anfang beschrieben habe, dass eine Religion sich aus einer Angst vor Natur und dem nicht erklären können von natürlichen Phänomenen und dann der Zuschreibung von sozusagen der Umdeutung von natürlichen Phänomenen als Gottesfiguren oder als herrschenden Kräften. Dieses Bedürfnis danach ist heute nicht mehr in der Religion angelegt. Also die Menschen Menschen bepflegen dieses Bedürfnis gar nicht mehr. Vielmehr hat die Religion heute einen sozialen und kulturellen Charakter. Dass sich Menschen häufig darin irgendwie eher sozusagen den sozialen Ort oder den Kulturraum suchen, als sich aufklären darüber zu wollen, welchen Ängsten sie ausgesetzt sind. Teilweise auch sozusagen psychologisch oder therapeutischen Charakter, dass die Menschen da Seelsorge und Heil suchen. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass die institutionellen Kirchen, also vor allen Dingen in Mitteleuropa, und dann nochmal ganz speziell im protestantischen Religionsraum oder Kulturraum, dass die institutionelle Kirche da an Mitgliederinnen und Mitgliedern verliert, aber gleichzeitig die Religiosität nicht abebbt. Also dass die Menschen zwar trotzdem noch ein Bedürfnis nach Religiosität haben und dieses auch Orte finden und eine Praxis entwickeln, dieser Religion nachzukommen, aber die institutionelle Kirche nicht mehr als so einen Ort aufsuchen. Meine Frage ist nun, erstens, bedeutet die Herrschaft über die Natur und mehr Aufklärung gleichzeitig weniger Gott und weniger Religiosität? Und die zweite Frage, und das ist auch das, worüber ich kritisieren gerne auch diskutieren möchte, ist, kann man Religion letztendlich, wenn sie immer mehr individualisiert und zu einer Privatangelegenheit wird, letztendlich dann noch kritisieren? So. Das war's? Ja, das war's. Im Freien Senderkombinat Hamburg auf 93.0 MHz hören wir gerade den vierten Teil der Intros einer monatlichen Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen, organisiert von den Gruppen A-Quadrat und Kritikmaximierung sowie der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg, in dem Erik Kuhlenkamp zur Religionskritik referiert. Im Anschluss an den Vortrag folgte eine Diskussion mit dem Publikum. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass wir jetzt hier gemeinsam diskutieren und nicht sozusagen alles sich auf mich bezieht, zwangsläufig. Moment, also. Es gibt auch noch so praktische Teile, wenn ich das richtig gelesen habe, wo der in der Erinnerung hat, stand in der Einladung, wenn das auch gemeinsam überlegen wollen, was jetzt im September passieren kann. In Berlin oder nicht? Oder? Das ist im September in Berlin. Papst? Der Papst. Also der Papst kommt nach Berlin, aber es gibt auch eine Rednerinnenliste und ich habe hier schon zwei draufstehen, dann würde ich dich als Drittes nochmal bitten. Ja, wir haben ein Mikrofon. Vielleicht könnt ihr das einfach weiterreichen. Hier vorne rechts. Ich wollte dich einfach noch mal ein bisschen mehr wissen darüber. Du hast vorhin gesagt, dass die Religiosität nicht abebbt, gerade im mitteleuropäischen protestantischen Raum, aber die nicht mehr in die Institutionen gehen. Kannst du mir noch mal kurz erklären, wie die das jetzt machen? Also wie leben die ihre Religion aus? Also ich kann mir das, die Frage der Hintergrund ist, ich kann mir es schlecht so ganz ohne Institutionen vorstellen. Was machen die jetzt heute? Also ich habe mich da vorwiegend auf neue Christenbewegungen bezogen. Und neue Christenbewegungen, also so evangelikale Gruppen, organisieren sich meistens, also es ist, teilweise sind die Teilnehmerinnen, also die Angehörigen dieser evangelikalen Bewegung noch in der Kirche, also in der Landeskirche noch sozusagen noch anwesend, aber sie organisieren sich, häufig organisieren sie sich selbst. In, so ähnlich wie so eine Politgruppe treffen die sich in Kleingruppen als Gebetskreis zusammen, lesen und diskutieren, wie andere Leute Marx lesen, sie dann diskutieren dann die Bibel, obwohl die wahrscheinlich weniger diskutieren. Und das ist aber eine Selbstorganisierung. Und das findet zu Hause irgendwie statt, aber gleichzeitig haben die aber auch so kulturelle und identifikative Fixpoints irgendwie, wo sie irgendwie, also das größte, glaube ich, der größte Ort ist dann das Christiville. Ja, zum Beispiel. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Ist es dann auch inhaltlich anders? Also sind die zum Beispiel kritischer der Bibel gegenüber und der Interpretation von, wie man jetzt christlich lebt, als die konventionelle Kirche? Ja, eher im Gegenteil. Also es ist eher sozusagen, dass sie sozusagen diese Gruppen radikaler sind und also versuchen eher, also im Gegenteil, also sie versuchen sich auf den, das ist ihnen auch wichtig, sozusagen sich auf den Urtext zu beziehen, also die Bibel eben genau nicht zu kritisieren, das, was da steht, ist richtig, also bibeltreue Christen zum Beispiel, so als Beispiel, und dass sie sich genau gegen so eine Auslegung von Landeskirche und institutionalisierter Kirche auch wehren, dass sie sagen, das ist verweichlicht, das ist zu liberal geworden, die Gesellschaft liberalisiert, und dass sich da eher versucht, wir so auf so konservative Grundwerte der Religion zu beziehen oder der christlichen Kirche. Ja, hinter dir war die nächste Wortmeldung. Ich halte mich dann auch garantiert zurück. Ich wollte noch mal fragen, du hast es ja so betont, dieses Naturphänomene erklären durch Religion. Aber was ist mit diesem Moment von, welches Schicksal habe ich eigentlich auf der Erde? Warum muss ich, also was passiert mit mir in meinem Leben und am Ende muss ich auch noch sterben? Also ich glaube, dieses Sterben, das ist ja auch was, egal wie lange man das Leben verlängert und sich klont und so weiter, das vergeht ja nicht. Also ist das nicht auch noch ein konstruierendes, wichtiges Moment von Religion? Ja, das stimmt. Also der Tod ist natürlich, also genau, dass der Tod ritualisiert wird irgendwie, dass du einerseits, und dass auch sozusagen die Religion dir verspricht, einmal so einen Übergang zu schaffen, vom Leben zum Tod, und dass du dass du natürlich ein Heilsversprechen hast sozusagen, dass du, wenn du stirbst, nicht erwarten brauchst, dass du dann futsch bist irgendwie, sondern dass du in einen anderen Zustand übergehst. Also ganz interessant ist ja der europäische Buddhismus sozusagen, im indischen Buddhismus sozusagen es klar darauf fixiert ist, dass sie Menschen irgendwie das Nirvana erreichen wollen, also diesen Nichtzustand erreichen wollen, es ist im europäischen Buddhismus zu beobachten, dass sie eigentlich immer nur die Wiedergeburt wollen. Also das Versprechen, sozusagen ständig wiedergeboren zu werden, das übt eine große Attraktivität im Buddhismus, also in Europa, aus. So, die dritte Meldung war hier. Ach so, stimmt, du warst jetzt, ja, richtig, dann warst du die vierte. Also drei Sachen. Und das eine ist, Heidi Göttner Abendroth hat im Rahmen ihrer Matriarchatsforschung ja dieses Herausbilden von Religiosität auch als patriarchales Moment beschrieben. Und unabhängig davon, inwieweit das zutrifft oder nicht, was sie erforscht hat, ist das ja auch übergegangen in so eine Mythenforschung, halt dieses Wissen, was sie erarbeitet hat. Und die haben auch tatsächlich nochmal anknüpfen an dieses Analyse eines patriarchalen Momentes beschrieben, dass die Herausbildung von Göttern auch eine Herausbildung von Heldengeschichten ist und somit jede Religiosität sich ableitet, tatsächlich als Lügen- und Heldengeschichte, wo Göttern in Omnipotenzen zugesprochen werden, die Menschen selber nicht haben. Und da trifft es denn mit der Krise zusammen, die Freud auch beschreibt in der Adoleszenz, also sich selbst als begrenzt zu erfahren und nicht omnipotent zu sein, obwohl man das gerne möchte, gerade in der Jugendzeit. Und das kann denn zur Religiosität führen? Insofern ist es schon immer ein soziokulturelles Phänomen gewesen, halt, ne, dass jetzt hineininterpretiert wird, dass Ängste oder Urängste damit erklärt werden, halt, ist sozusagen Herrschaftsmoment dann auch von Anfang an der Religiosität gewesen. Halt, ne, das ist das eine. Das andere ist, dass ich jetzt die Frage falsch gestellt finde. Halt, ne, ist eine Individualisierung in dem, was heutzutage religiös ist, findet so noch nicht statt. Ne, es werden jährlich immer noch Ausgleichszahlungen vom Staat an die Kirche in der Höhe von 430 Millionen Euro vorgenommen. Der Papst ist eingeladen im September als Oberhaupt des Vatikanstaates und als Oberhaupt einer großen religiösen Gemeinschaft und soll dann reden im Bundestag, was formell gar nicht möglich wäre. Und insofern glaube ich, dass das, was du sagst, was Individualisierung ausmacht, ist strukturell, findet das keinen Widerhall. Solange der Staat und Kirche noch so eng miteinander verzahnt sind, halt ist das, was Individualisierung ausmachen könnte, noch gar nicht gegeben. Was? Ja. Oder wolltest du noch was? Nee, was machst du? Komm, ich denke noch so aus. Ja. Du hattest ja auch vor allem danach gefragt, wie man jetzt aus linker Perspektive Religion kritisieren kann. Und ich finde, du hast jetzt schon so eine ganz gute Vorlage geliefert mit der Beschreibung von diesen zwei Entwicklungen, die Religion mit der Aufklärung nimmt, nämlich einerseits sozusagen der Zugewinn durch die Aufklärung an Naturbeherrschung. Deswegen brauchen wir quasi keine Religion mehr, um uns vor der bösen Natur irgendwie zu schützen. Also dieser Funktionsverlust durch zunehmende Naturbeherrschung und gleichzeitig so der, wie hast du es genannt, also der Verlust von Gemeinschaft als so eine Art Ursprungsgemeinschaft und deswegen der Zugewinn von Religion als so eine Art Sammelbecken für so Gemeinschaftsgefühl. Und daran ist ja nun erstmal so nichts Schlechtes, würde man denken, an sowas wie Zugehörigkeit oder Zusammengehörigkeit. Und jetzt finde ich, du hast da mit diesem Ansatz, diese psychosoziale Entwicklung anzuführen, dass das eigentlich der Moment ist, wo sozusagen Religion als Entscheidung oder so, also das entscheidende Moment, dass das so eine Art Krise in der Jugend, im Jugendalter ist, jetzt aber auch schon eigentlich die entsprechende Vorlage geliefert, wieso, also wo man ansetzen könnte, beziehungsweise ich habe vergessen, wieso man Religion kritisieren muss. Ich meine, es ist doch ganz klar, der Bezug auf das Jenseits ist doch aus so einer emanzipatorischen Perspektive ein tierisches Problem. Also das ist ja fatal, wenn man die bessere Welt in Jenseits verlegt, dann behindert man ja jegliche, also prinzipielle, analytisch begründete Arbeit im Hier und Jetzt. Und das machen ja alle Religionen eigentlich, zu erklären, wieso das eigentlich okay ist, wie es ist. So, also entweder wird man halt irgendwie anders wiedergeboren, also es ist doch nicht ganz so okay. Also es gibt schon so emanzipatorische Momente in allen Religionen, würde ich schon sagen, aber das Fiese an allen Religionen ist eigentlich die Begründung des Status quo als okay. So, und ich finde, da muss man jetzt auch kein Name-Dropping machen mit Marx oder Freud oder so, sondern das ist einfach ein Problem. Und die Aufklärung, also oder gar Dialektik der Aufklärung, ne, ist jetzt gerade einerseits, kriegt man jetzt die Mitte als Individuum, ich brauche jetzt keinen Gott mehr, wir beherrschen die Welt, wir beherrschen uns selbst auch, und dann ist der Rückfall in Religion ja eigentlich, ja, ist ein Rückfall. Und um alle zu befreien von den fiesen Ketten dieser kapitalistischen Welt, müssen wir natürlich auch die Religionen abschaffen. Und es ist schon ganz gut, dass es Religionsfreiheit gibt, solange es den Kapitalismus gibt, würde ich jetzt schon sagen, aus Gründen von, also man muss jetzt auch nicht mit Antisemitismus kommen, muss man vielleicht doch, vielleicht führt das jetzt zu weit, aber auf jeden Fall ist die Religion deshalb zu kritisieren. Und ich hoffe, es gibt jetzt vielleicht ein bisschen Widerrede, damit wir diskutieren können. Ja, ich kann das auch nur ergänzen letztendlich, aber mache ich das oder? Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass nicht nur die Kritik daran sozusagen, dass die Religion sozusagen ein bestimmtes Jenseits verspricht und dass das Verhalten der Leute sozusagen, dass auf sich die Menschen sich in ihrem Verhalten im Diesseits darauf beziehen, sondern auch, dass eine Religion als soziale Gruppe Beschädigungen für das einzelne Subjekt noch viel garantierter macht, dadurch, dass sie bestimmte Versprechen abgibt. Und dass das Individuum darin noch, also noch viel garantierter auf der Strecke bleibt innerhalb dieser sozialen Gruppe, und dass sich ihre Religion deswegen auch schon einer Kritik aussetzen muss. Völlig unabhängig davon erstmal, was sie glaubt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so die große Widerrede zu dem schwingen möchte, was du da gerade gesagt hast, weil an vielen Punkten, glaube ich, kann ich da auch so mitgehen. Was mir nur aufgefallen ist, ist, wo du gesagt hast, das trifft auf jeden Fall hundertprozentig auf alle Formen von Religion zu, wo ich dann so dachte, naja, es gab ja auch gerade historisch und nochmal gerade in Lateinamerika und nochmal so Formen von Befreiungstheologie, wo ja es durchaus ja auch so eine Verknüpfung gegeben hat von Gruppen eben, oder von auch Gläubigen, die ganz klar gesagt haben, naja, es geht eben nicht darum, irgendwie auf eine bessere Welt im Jenseits zu warten, sondern gerade irgendwie ein Glaube ist uns in dem Stück irgendwie auf Bezug auch noch auf Moral oder irgendwie solche Dinge dann auch nochmal im genauen Punkt, auch hier aktuell eben auch nochmal Kämpfe zu beginnen und wo dann ja eben es auch so eine Verknüpfung gab von durchaus sozialistischen, marxistischen Thesen mit Theologie. Also ohne die jetzt ganz hochhalten zu wollen, ne? Aber da finde ich, da haut es ja nicht so ganz hin. Ja, genau das Gleiche würde ich auch sagen. Genau. Ja, ich hätte zwei Fragen, und zwar die erste Frage wäre, du hast ja auch zum Beispiel die griechische Mythologie angesprochen, die Götter der griechischen Mythologie, die mich heute noch immer sehr bewegt, und da kann man ja zum Beispiel, wie die Genossin vorher nicht sprechen, dass irgendwie das analytische Denken etwa gehemmt hätte, wenn man an Sokrates, Aristoteles und Platon und andere denkt, unser ganzes dialektisches Denken, auf den auch Marx aufbaute, kommt ja von daher. Und insofern gibt es ja auch andere Beispiele, inwiefern die Religion als geschichtlicher Fakt, es geht hier nicht hätte und so, sondern es ist ein geschichtlicher Fakt, inwiefern die Religion zum Beispiel auch in sich ein progressives Moment enthält. Ein Beispiel ist auch vielleicht noch unsere Sprache, die deutsche Sprache, auch nicht so selbstverständlich. Die herrschenden Klassen früher sprachen ja kaum Deutsch. Die schriftliche Kommunikation oder universitäre war lateinisch, dann später französisch. Mein Professor hat mir erzählt, dass er in seinem Elternhaus bis in die 1920er Jahre zu Hause französisch gesprochen hat. Die deutsche Sprache also von der Lutherbibel her, von der Lutherübersetzung in Verbindung mit dem Buchdruck Gutenberg, unsere ganze Sprache, wenn man sich dann überlegt, welche Rolle die Sprache spricht, ist ja auch ein gewisses, bei aller Kritik, auch ein progressives Element drin. Auch die Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer lehnt sich in ihrer Struktur auch zum Beispiel an die Bibel an. Und inwiefern hat also die Religion auch ein progressives Element? Und die zweite Frage wäre, die bürgerliche Aufklärung, zum Beispiel auch Hegel oder so, hat sich ja sehr noch an die religiöse Ideologie angehängt. Der bürgerliche Staat baut letztendlich auch darauf auf, und ich würde auch sagen, auch der Marxismus bis heute eine Art Ersatzreligion, also jenseits von Marx. Es wird ja auch hier immer wieder betont, Marx wird oft zitiert, aber kaum gelesen. Man sieht es ja auch auf dem Büchertisch und so weiter. Inwiefern die bürgerliche Ideologie, die eben aus der Religionskritik auch herauskommt, selber eine Art Ersatzreligion darstellt, in der wir selber auch noch sehr befangen sind. Also mir fällt es ein bisschen schwer, sozusagen das als progressiv zu labeln, das kann ich nicht so richtig beurteilen, aber was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, dass ich schon davon ausgehe, dass das ich will die Existenz von Religion früher und die Erkenntnisse, die darin gewonnen worden sind, auch gar nicht in Abrede stellen. In meiner Interpretation kann man das aber in der heutigen Betrachtung genauso auch als Philosophie bewerten. Gedanken über das Menschsein als solches, dann natürlich in der Zeit sozusagen in eine Beziehung gesetzt zu einem Nicht-Erklärbaren, aber trotz dessen sozusagen sind das wichtige Erkenntnisse, die da gemacht worden sind. Letztendlich würde ich sagen, aus der Gegenwart bezogen, würde ich sagen, ich kann das alles annehmen, was da gesprochen worden ist, aber muss ich das trotzdem in ein Verhältnis setzen zu einer gewissen transzendentalen Instanz. Und ich glaube, das können wir uns sparen. Trotzdem können wir diese Sachen, zum Beispiel gerade aus der hebräischen Bibel, bestimmte Gedanken daraus, aber auch aus der griechischen Mythologie, auch sozusagen, und das machen wir ja auch sozusagen, immer noch in unsere Theoriebildung aufnehmen. Und mit dem Punkt sozusagen, bestimmte Ideologien sozusagen mit Religionen gleichzusetzen, kann ich auch ein bisschen auch was damit anfangen. Also gerade mit so, wenn es so Bilder gibt vom Messianismus, also wenn es so eine heilige Instanz gibt, irgendwie Instanz gibt, die mich befreit irgendwie von meinem sozusagen nicht aushaltbaren Zustand, da würde ich auch schon sagen, dass es im Marxismus diverse Bilder davon gibt, wo das auch eingeführt wird. Also ob es in Che Guevara irgendwie Jesus ist oder auch, oder schaut man irgendwie die Auslegung des Kommunismus bei Enver Hoxha in Albanien an, dann hat das eine ganz starke religiöse Komponente. Hey, stopp, wir haben eine Rednerin. Aber ich setze dich gerne drauf. So, jetzt. Ich kann das auch noch mal, oder können wir auch gleich machen, aber das noch mal ausführen sozusagen. Der Marxismus macht das auch. Der stellt auch ein Jenseits dar. Im übertragenen Sinn, aber er stellt sozusagen, er gibt sozusagen, gibt ein Heilsversprechen ab, sozusagen gemeinschaftlich können wir irgendwie, wenn wir uns zum Kommunismus hin bewegen, dann sind wir in der Lage dazu, vielleicht nicht sozusagen selbst erlebend, aber unsere Nachfahren sind in der Lage dazu, diesen Kommunismus zu erleben. Und das ist schon sozusagen so ein Bedürfnis nach Paradies auf Erden. Hier sozusagen 1, 2, 3, Reihe 4, 5. Ich wollte auch einmal auf die Frage antworten, wo du meintest, kann man Religion eigentlich noch kritisieren, wenn sie sich individualisiert? Und das wurde ja so ein bisschen einmal von da hinten beantwortet mit, naja, sie ist ja noch gar nicht richtig individualisiert. Aber ich würde umgekehrt sagen, gerade das, was Individualisierung der Religion heißt, macht sie ja erst so böse. Also gerade wenn man so mit sowas kommt wie religiöser Identität, das ist ja wirklich, Identität ist immer ein Aufruf zu Mord und Totschlag. Und heutzutage rechtfertigen sich ja alle möglichen religiösen Anschläge von beleidigten Muslimen, aber auch von beleidigten evangelikalen Christen und so weiter darüber, dass sie in ihrer Identität beleidigt worden sind. Und sie irgendwie bitteschön für ihren tiefen inneren Glauben, egal welcher Wahrheitsgehalt der hat, doch bitteschön Respekt erwarten und keine kalte, unbarmherzige, gemeine Kritik. Also gerade diese Intimisierung, diese Vergemütlichung des Glaubens, die macht ja Religion so bösartig. Und das wäre so ein bisschen auch meine Kritik an deinem Vortrag, das, was du beschrieben hast über religiöse Identitätsbildung, das ist ja ein eminent modernes Phänomen, wo man sich fragen kann, hat das denn wirklich noch was mit Religion zu tun? Denn in dem Moment, wo Religion zur Identität wird, statt, wie es, was weiß ich, im Mittelalter, musste niemand gläubig sein im Sinne von, ich entscheide mich jetzt für irgendwas, sondern das war selbstverständlich. Und jemand, der nicht mehr an Gott glauben konnte, hatte eine schwere Depression, weil sein Weltbezug weg war und weil alle Leute ihn für unvernünftig und dumm hielten. Und diese Art von ich mache mein ganz persönliches Verhältnis zu Gott und zum Glauben auf, das ist ja wirklich erst was möglich wird in der Situation, wo Religion schon sozusagen entmachtet wird und wo die Leute selber aber gleichzeitig deswegen wissen, dass ihr Glauben eigentlich schon, naja, wie man das sagen will, Substanz verloren hat. Denn in dem Moment, wo ich sage, Glauben ist gut für mich, mache ich Gott, also das Absolute, zu einer abhängigen Variable von mir. Also genau die Instanz, von der ich mir Halt verlange, weil sie eben alles ist, mache ich gleichzeitig zu sowas, was mir gut tut. Ich kehre also das Verhältnis um und damit ist mir eigentlich der gesamte Boden unter den Füßen weggezogen. Weswegen ich auch glaube, dass genau diese Form von Islamismus, evangelikalen Christenquatsch und so weiter auf eine ganz bestimmte Art unglaublich blasphemisch sind, weil sie eben tatsächlich das Subjekt, also das Individuum, die eigene Identität vergöttern und an die Stelle setzen. Also das wäre der eine Punkt und da glaube ich, wäre so ein Begriff wie Adornos ungeglaubter Glauben tatsächlich sehr schlagend, was da passiert. Der zweite Punkt, den will ich nur ganz kurz anmerken zur Frage des Jenseits und der Transzendenz, weil sich das so leicht sagt. Aber es gibt ja auch eine Religionskritik, eine sehr beliebte, eine Bestseller-taugliche wie Dawkins und Hitchens, die kommen genau daher und sagen, naja, das ist alles wissenschaftlich nicht beweisbar und das ist alles Kokolores und Jenseits brauchen wir nicht und so weiter. Und damit wird aber tatsächlich alle mögliche Form von Transzendenz gekippt. Das heißt, alles, was über das Gegenwärtige hinausweist, alle Sachen, an denen, was weiß ich, Kommunisten dann auch hängen, wie Subjekt, freier Wille, Freiheit überhaupt, Seele, das sind Sachen, die sind gar nicht beweisbar und lassen sich auf irgendwelche Gehirnströme reduzieren. Und ich halte es für einen der bezeichnenden Sätze bei Dawkins, also einem dieser sehr erfolgreichen Religionskritiker und Biologen, dass er sagt, dass es also eine der schlimmsten Sachen in Religion ist, ich kann nicht zum Arzt gehen und mir, wenn ich krank bin, mein Leben rausnehmen lassen wie ein Blinddarm. So, und sozusagen diese total instrumentelle Verhalten gegenüber dem Leib, gegenüber allem, was nur noch bloße Naturtatsache ist, hat eben auch eine Tendenz dazu, den Körper immer schon zur Leiche zu machen, während dann im Gegenteil gerade die Jenseitsorientierung von Religion auch eine Art von Entfremdung, von Negativität gegenüber der Welt aufgemacht haben. Also ein Spalt, in dem überhaupt, was man erstmal überhaupt theoretisch einholen müsste, bevor man es abtut. Ich würde schon noch Identität immer dann sozusagen kritisierbar einbringen, wenn sich sozusagen eine kollektive Identität gibt. Wenn es die reine individuelle Identität ist, sozusagen, dann würde ich sagen, fällt es schon schwer, den Einzelnen zu kritisieren, erst in dem Moment, in dem es ein Kollektiv wird. Also das nochmal eben zu deinem ersten Teil. Und den zweiten Teil werde ich mal ja eher ein Hinweis. Die Dialektik ist dann noch die zweite Moment. Wir sind alle Individuen sehr schön dargestellt. Wir sind alle. Ja, vielleicht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Also mir war deine Beschreibung von Religion auch ein bisschen abstrakt. Also deine Definition, Religion ist was, wo es irgendwie, das Jenseits eine Rolle spielt, ist zwar besser als viele andere, die es so gibt, aber ich weiß nicht, was es überhaupt bringen soll, solche Definitionen von Religion zu machen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, Religion von Glauben zu trennen, weil es für die Art dessen, wie da etwas legitimiert wird, eine große Rolle spielt. Und also für eine materialistische Religionskritik wäre ja erstmal wichtig, sich als Religion als etwas, als kollektive gesellschaftliche Praxis zu verstehen und sich anzugucken, was tun die Leute denn da eigentlich? Und dafür, ob es dafür relevant ist, woran die glauben, ist ja eine ganz andere Frage. Und deswegen glaube ich, kann man Religionen auch nicht darüber beschreiben, woran die Leute glauben, denn das ist ja immer ihre eigene Selbstlegitimation. Damit sitzt man also der religiösen Selbstlegitimation schon auf. Religion ist immer eine Legitimationsideologie für eine bestimmte Praxis, indem man erklärt, dass man diese Praxis genau so, wie sie ausgeübt wird, die richtige Praxis ist, weil Gott das so will. Und Gott ist deswegen wichtig, weil Gott halt mehr legitimiert ist als irgendjemand, der an dieser Praxis was auszusetzen hat. Das ist der Zweck von Religion. Und ob die Leute das nun tatsächlich glauben, was sie da erzählen, oder ob sie das nicht glauben, das weiß kein Mensch, das wissen sie meistens auch selber nicht. Und es ist deswegen erstmal gar nicht relevant. Der Glaube ist genau an deiner Stelle, also da wichtig, wo du die Frage stellst, ob Religion eigentlich noch kritisiert werden kann, nämlich wo diese Legitimation völlig ins Individuum zurückgenommen wird und genau damit aber als überhaupt nicht mehr kritisierbar hingestellt wird, indem sozusagen das Individuum sich selber auf die Stelle von Gott stellt und sagt, ich sage, das ist so und so und das ist so, weil Gott das so sagt. Und damit ist es völlig egal, also sind ich und Gott letzten Endes eins und man kann nichts mehr kritisieren und damit stellt sich das Individuum letzten Endes außerhalb der Menschheit und selber auf die göttliche Ebene. Und das ist genau der Trick, wenn meinetwegen seit diesem Karikaturenstreit vor ein paar Jahren ist das gang und gäbe, ständig von der Verletzung religiöser Gefühle geredet wird, wovon mir noch kein Mensch erklären konnte, was das denn so ungefähr sein soll. Also ich habe keine religiösen Gefühle und ich habe noch nie jemanden getroffen, der welche hat. Also jedenfalls konnte mir noch keiner erklären, wie die so stattfinden und was das ist. Sondern was da verletzt wird, ist natürlich der Konnex von einer eigenen Praxis und von der Richtigkeit eigener Überzeugungen mit einer übermenschlichen Legitimation. Genau das wird in Frage gestellt. Und genau das wird in Frage gestellt, wenn irgendein katholischer Bischof verlangt, dass die neueste Titanic eingestampft werden muss oder so, weil er eben einfach die Rechtfertigung, warum das nicht geht, aus der Ebene von zwischenmenschlicher Kommunikation, wo Argumente zählen, raushaben will. Aber genau diese Entwicklung nimmt es ja auch an. Also in Christen, bei den evangelikalen Christenbewegungen ist es ja genau das, sozusagen sich in der Tradition oder im Verhältnis zu Jesus Christus zu setzen, ist ja genau der Punkt. Ähnlich wie bei den Buddhisten, wo sie sich selbst zu Buddha machen und wo sie selbst sagen, ich kann sozusagen ähnliche Fähigkeiten wie Jesus erreichen. Ja, aber im Prinzip ist das eben schon bei Luther der Punkt, der gesagt hat, oder auch den anderen Reformatoren, du brauchst Luther nicht die Kirche. Luther hat ein anderes Interesse gehabt als die Christenbewegung. Also Luther hat schon das Interesse an einem Kollektiv und an einer institutionalisierten Kirche gehabt, als sozusagen als Gegenreform oder wie auch immer, also als anderes Bild innerhalb des Konfliktes. Die jetzigen Religionsbewegungen, also gerade in Mitteleuropa, die Christenbewegung, haben dieses Interesse nicht mehr. Nein, das stimmt nicht. Die haben natürlich sehr viel Interesse an ihrer Gemeinschaft. Ja, durchaus, aber nicht mehr im Interesse sozusagen an herrschaftlicher Macht. Ja, aber das war bei allen Religionsbewegungen immer so. Also Religion war immer dazu da, das Bestehende zu legitimieren, genauso wie du gesagt hast, aber sie war auch immer dazu da, das Bestehende umstürzen zu wollen. Ja, aber Frau Konstantin. Also alle Umsturzbewegungen vor dem Marxismus waren religiös begründet, ausnahmslos, weil es gar keine Alternative dazu gab. Die ganzen Täuferbewegungen und Franz von Assisi und die Hussiten und was weiß ich alles, was es im Mittelalter noch so gab, das war immer religiös begründet. Die haben ja immer gesagt, die Kirche, also wenn sie sich gegen die kirchliche Macht wandten oder gegen Kaiser und Papst, die Kirche verrät den Glauben. Und deswegen muss das jetzt alles anders gemacht werden. Und was weiß ich, Jesus war arm und die Kirche ist reich und deswegen folgt die Kirche nicht wirklich Jesus nach oder irgend sowas. Ja, aber diese Interessen haben sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Ne? Also über Franz von Assisi und sowas. Mag sein, dass sie sozusagen eher ein individuelles Bedürfnis gehabt haben, aber letztendlich sozusagen die großen Strukturen, die sich innerhalb von institutionalisierter Kirche stattgefunden haben, haben schon das Interesse an Machtgewinn gehabt oder an Übertragen von Macht. Naja, aber das haben die christlichen Fundamentalisten in den USA doch ganz offensichtlich auch. Also na klar haben die ein Interesse an Machtgewinn, das organisieren sie doch auch. Also aber wir haben eine Rednerliste und es ist so ein bisschen schwierig. Ich hätte auch gerne eine offene Diskussion, aber ich möchte auch gerne, dass die anderen nochmal zu Wort kommen. Ich wollte nur sagen, der Punkt ist der, dass der individuelle Zugang zu Gott in den Mittelpunkt gestellt wird. Im Gegensatz dazu, dass man sagt, wie es zum Beispiel im Judentum so ist, Jude sein ist eine bestimmte Praxis befolgen. Das ist ein großer Unterschied und auf den kommt es natürlich an. Im Freien Senderkombinat Hamburg auf 93.0 MHz hören wir gerade den vierten Teil der Intros einer monatlichen Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen, organisiert von den Gruppen A-Quadrat und Kritikmaximierung sowie der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg, in dem Erik Kuhlenkamp zur Religionskritik referiert. Diskussionsfrage sagen. Und wenn ich richtig verstanden habe, war die Ausgangsfrage, kann man Religion noch kritisieren, wenn sie denn total privat wird so? Und alles, was ich so jetzt gehört habe in der Diskussion, klingt für mich halt wirklich nach dem Gegenteil von Religion im Privaten, sondern das ist so die politische Religion, also die Religion als politisches Instrument, seine was auch immer Machtbedürfnisse, politischen Bedürfnisse durchzusetzen. Und ich finde deine Frage super spannend, aber ich weil ich auch keine Antwort darauf habe. Was ist denn jetzt wirklich, für mich ist privat, Religion im Privaten, etwas, was nicht irgendwie mit einer Forderung, mit einer Beschwerde, mit einer angegriffenen Identität, wenn jemand eine Karikatur mal zu tun hat, sondern einfach, ich weiß nicht, bin nicht religiös, aber mit so einer Zuversicht oder mit einem Trösten, so wie du es ähnlich beschrieben hast, wie was mir hilft, wenn ich irgendwie traurig bin oder wenn ich nicht weiter weiß, was aber keine Konsequenzen darauf hat, welche Partei ich jetzt wähle, auf welche Demo ich gehe oder welche Menschengruppen ich irgendwie ausgrenze und angreife. Und ich würde wirklich gerne mal, vielleicht geht es ja irgendwie auf diese Frage zurückkommen, kann man das? Könnt ihr euch das vorstellen? Also ist das für euch noch was man kritisieren kann? Und wenn ja, wie? Wenn es wirklich komplett privat ist? Darf ich direkt dazu was sagen, obwohl ich was anderes sagen wollte? Und das dann auch noch? Gibt es wirklich komplett private Religion? Weil wir sind alle Teil der Gesellschaft und kommen da auch nicht raus. Und wenn man sich jetzt mal die Hamas anguckt zum Beispiel, die muss man sowohl als Religion als auch als politische Bewegung ernst nehmen. Und wenn man eins davon nicht tut, wird man ihnen nicht gerecht, würde ich sagen. Und genauso, wenn man sich nur das Individuum anguckt. Also ich finde, ihr beiden habt das ganz gut beschrieben, weil genau diese völlige Legitimation von, das ist mein Privates und das ist gut für mich. Und weil das nur mein Privates ist, was mit Religionsfreiheit begründet wird, darf da niemand mehr reinreden und dann wird es aber auch ganz schnell wahnhaft. Und da hat man ziemlich viele Kritikpunkte dran, finde ich. Was, finde ich, keine Kritik der Religion ist, ist jetzt irgendwie überall rauszustreichen, wo Religion irgendwie auch mal positiv war, weil wenn man die Alternative nicht hatte, also das ist ungefähr so wie zu sagen, Kapitalismus ist besser als Faschismus. Ja, also der Vergleich nach unten finde ich jetzt so ein bisschen, das führt jetzt nicht so richtig weit. Und ich möchte noch was zu dieser Frage sagen, Jenseits und, oder Transzendenz, oder ist der Marxismus jetzt auch eine Religion, nur weil man da vielleicht auch glauben muss, nämlich glauben an eine bessere Welt. Und ich finde, das stimmt beides nicht. Ich finde, das ist eine falsche Gleichsetzung. Ich finde auch mit diesem Blick auf die Struktur von dem Jenseits des Marxismus, dem vermeintlichen, und dem Jenseits einer Religion, also das ist eine poststrukturalistische Gleichmacherei, dass man einfach auf die Struktur guckt und sagt, das ist irgendwie das Gleiche, weil das ist es nicht. Das eine hat einen Bezug auf ein Jenseits, was einfach mal von menschlichem Handeln völlig unabhängig ist, ja, und das andere ist der Bezug auf ein Jenseits in der Zukunft, was von menschlichem Handeln vollkommen abhängig ist. Und daran liegt, ob Leute auf eine bestimmte Art und Weise irgendwann zusammenhandeln. Das ist was ganz anderes. Und nur weil das ein Jenseits in Bezug auf die jetzige Gegenwart ist und irgendwie ein utopisches Moment hat, nämlich die Vorstellung einer besseren Welt, kann man noch längst nicht sagen, dass es irgendwie was mit Religion zu tun hat. Also das finde ich wirklich einfach falsch und illegitim. So. Ich glaube, genau, das war es auch schon. Also ich kann noch mal etwas daran anschließen. Ich finde den Gedanken doch recht interessant, dass in einer sich zumindest in auf offizieller Ebene säkulär begreifender Welt immer mehr Menschen privat oder vermeintlich privat religiös werden, was aber, glaube ich, mit so einem Missverhältnis zu tun hat in der Form der Säkularisierung der Gesellschaft, die gar nicht eben Grundlagen religiösen Denkens aufgehoben hat, sondern dass im Anschluss eben an den Sturz von Göttern oder von der Religion als zentralem Element der Legitimation menschlichen Handels oder des Staates oder des Königs mit der Französischen Revolution dennoch Religiosität nicht aufgehört hat oder auch die Legitimation von politischen Zwecken durch die Religion, und dass umgekehrt etwas wie sozialwissenschaftliche oder naturwissenschaftliche Erkenntnismöglichkeiten ja auch einen Charakterzug angenommen haben, der quasi religiös oder quasi religiöse Züge angenommen hat, wie positivistische Faktenhuberei, dass das Bestehende so ist, wie es ist und weil man dann irgendwie irgendwelche Bakterien oder Mikroben vermeintlich nachweisen kann. Und dass es in der Frage von Religiosität in der Gegenwart ja gar nicht um eine historische Genese der Religion, wie sie jetzt bestehend ist, geht, sondern eigentlich um die Frage von politischen und gesellschaftlichen Zwecken in der Gegenwart, die sich religiös legitimieren. Also, dass letztlich meines Erachtens ja doch Religion auf, das klingt vielleicht banal, aber auf die Ebene und die Kritikwürdigkeit von Ideologie zu heben ist, also sei es bürgerliche Ideologie im weiteren Sinne oder eben auch Form religiöser Ideologie und Weltanschauung, was dann aber eben auch dieses private Moment erklärt. Also wenn Leute privat irgendwelchen Unsinn glauben, solange sie das privat und nur für sich tun, ist ja schön und gut, also viele Leute glauben vielerlei Unsinn, ob er jetzt sich religiös verbrämt oder anders, also irgendwelche, also Wave und Gotik-Treffen da in Leipzig, also ich bitte euch. Da haben einige Leute nicht mehr alle Latten am Zaun. Und ich glaube aber, es ist so ein Missverhältnis von so einem totalitär gehenden Erklärungsanspruch über Religion in einer Welt, die gar nicht mehr religiös ist. So, und dass deswegen Erklärungsmomente anders funktionieren müssen, als die Religion für voll zu nehmen. Sondern es geht um etwas anderes, auch um dem, was man immer als Islamismus oder politischem Islam irgendwie charakterisiert, ist die Frage, geht es um den Islam, geht es um Koranauslegungen oder was ist eigentlich der Grund dieser, sagen wir mal im weiteren Sinne, sozialen Bewegung, nicht im Sinne von sozialen linken Bewegungen, sondern dass es eine gesellschaftliche Kraft ist. So, also, aber es ist aber eine besonders mächtig gesellschaftliche Kraft. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, sozusagen, dass ich gehe mit dir d'accord irgendwie, aber Ich würde schon sagen, dass die Religion eine besondere Identität anbietet, sozusagen, die besonders mächtig ist in ihrem Handeln. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass wir versuchen, auf die Ideologie zu übertragen, und würde auch sagen, sozusagen, dass zum Beispiel evangelikale Christen viel eher als politische Struktur anerkannt werden müssen, nämlich als Kritik an der liberalen Gesellschaft, wie auch immer sie es finden, und zurück zur regressiven, also oder eine regressive Tendenz hat. Und das, was sie fordern, durchaus Rechte, also Rechte nicht anders fordern irgendwie. Das ist irgendwie auch schon eher das Politische da suchen, als irgendwie eine Religion da zu kritisieren. So, werden jetzt noch zwei Wortmeldungen? Nee? Dann war hin noch du mit der. Als Religionskritik, ich würde es einfach mal ganz einfach und banal sagen, Religion allgemein ist ein Herrschaftsverhältnis von oben und unten. Ich weiß nicht, also ich kann groß daherreden und irgendwelche Zitate, was ich freut, was ich alles nehmen, aber es ist einfach ein Herrschaftsverhältnis, wo es darum geht, dass Leute sich etwas unterordnen, was sie größtenteils in ihrer sogenannten Freiheit begrenzt, und ja, es ist einfach eine Unterordnung unter, ja, das ist ein Diktat von oben, das man befolgt sozusagen, oder wo man sich dran hält, und wo es Herrschaft gibt, gibt es auch was zu kritisieren, ganz klar. So einfach, würde ich einfach so ganz einfach sagen. Also es ist, ja. Also ich kann nicht darauf noch was sagen. Also ja, du hast recht, und ja, du hast Unrecht. Also als gute Kommunisten kann man ja einiges auch von Marx lernen, und zwar auch aus der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, wo es um die darum geht, dass Religiosität die Vorform von politischem Protest ist. Also das Phänomen, dass Leute in die Kirche, also wenn es ihnen schlecht geht, in die Kirche, statt auf die Straße zu gehen und ihr Leiden politisch zu artikulieren, ist ein Phänomen, das ja nicht nur für das 19. Jahrhundert gilt, sondern auch noch für die Gegenwart. Also sowas wie Solidarność in Polen war eine sich in Kirchen treffende, ziemlich katholische Bewegung, aber auch aus der Kritik heraus am Staatssozialismus in Polen. Und ja, es ist ein Herrschaftsverhältnis, und es ist auch vor allen Dingen auch ein Verhältnis von Menschen zueinander, das nicht mehr als Verhältnis von Menschen zueinander erscheint, sondern ein über Gott oder Gebote, wie auch immer, vermittelt ist. Das heißt, da verschieben sich Dinge, quasi gen Himmel. Aber es geht nicht einfach, also dieses diffamierende Moment stimmt, aber es geht halt nicht unbedingt immer so auf, wenn man das Phänomen greifen möchte, denke ich. Also die Frage ist, die Leute sind ja nicht nur dumm, wenn sie in die Kirche gehen, sondern es geht auch nicht nur um die strikte Befolgung von Religiosität oder von religiösen Geboten oder nicht, sondern da muss noch ein anderes materialistisches, wie auch immer geartetes Moment sein, was dem unterliegend ist. Und ich glaube, das müsste man versuchen, nochmal irgendwie zu greifen, vor allen Dingen, wie ich schon mal gesagt habe, weil die Welt so säkularisiert ist oder so erscheint, wie sie ist, und trotzdem Religion nicht aus der Welt geschafft ist. Ja, die Menschen entscheiden sich zu glauben. Und warum tun sie das? Warum entscheiden sie sich sozusagen trotz des anderen Angebotes, sich sozusagen für den Glauben an etwas Übersinnliches? Ich habe mich jetzt mal selbst drauf gesetzt, aber dann habe ich dich gesehen. Daran anknüpfend ist jetzt auch nochmal meine Frage, das ist vielleicht auch wieder eine Verständnisfrage zu deinem Vortrag, weil habe ich dich da jetzt richtig verstanden, dass quasi dieses, dass du dem zustimmst, dass sozusagen diese Erfahrung einer tröstenden Zuwendung in einer Krise und dann letztendlich das Feststellen, ah Gott, das ist ja doch gar nichts Allmächtiges, was mich da tröstet, sondern irgendwie nur Mama, und die ist auch nur ein Mensch, dass diese Krise automatisch zur Religion hinführt oder sozusagen zu dieser Sehnsucht nach einem verlorenen Paradies, und dass das gleich wieder sich in einer Glaubensform aufladen muss, also dass ich quasi in dem Moment, wo ich eine psychosoziale Entwicklung durchlaufe und eine Identität ausbilde, sozusagen da dem glauben muss? Nein. Weil das fand ich ja so ein bisschen problematisch an der ganzen Herleitung, weil das wirkte wie so ein... Es wirkt irgendwie zu nein, das meine ich damit nicht. Ich meine nur, dass sozusagen, es ist ein Nährboden dafür anbietet, sozusagen glauben zu können. Es schafft eine Struktur, in der es möglich ist, das, aber auf keinen Fall zwangsläufig. Okay, aber das war ja schon so ein gewisser Hinweis, weil du ja eben meintest, du kannst gar nicht dir erklären, warum die Menschen sich entscheiden zu glauben, weil schon so ein Hinweis, das könnte eine Begründung sein, oder? Ja, ich würde sagen, dass das eine der Begründungen ist, sozusagen, warum Menschen glauben wollen, dass sie ja aus solchen Entscheidungen heraus oder aus solchen Krisen heraus sozusagen sich dafür entscheiden, wieder zu glauben. Wenn man die Selbstlegitimation dessen, was zum Beispiel Christen sagen, was Glaube ist, ernst nehmen würde, dann wäre ja die Rede von, die Leute entscheiden sich dafür zu glauben, eigentlich schon Blasphemie, weil dann entscheidet man sich ja nicht dafür, sondern dann glaubt man das einfach irgendwann und weiß unmittelbar, dass es richtig ist, entweder weil einem Gott erschienen ist oder weil man es einfach so unmittelbar stark einsieht, dass das das einzig Richtige ist, dass da keine Entscheidung mehr stattfindet. Also das ist natürlich schon wieder Selbstlegitimation, dass Leute so von ihrem Glauben reden. Und natürlich findet da irgendwo eine Entscheidung statt, aber die findet ja nicht so statt, dass sie vorm Regal stehen und sagen, welche Religion nehme ich denn jetzt mal oder nehme ich vielleicht gar keine und lese doch lieber Marx. Das wird ja auf ein Bedürfnis reagiert. Und dieses Bedürfnis ist eins, das die Gesellschaft sonst wenig befriedigt, nämlich das Bedürfnis nach was Jenseitigen, dass das hier alles nicht komplett sinnlos ist, und es gibt sonst wirklich wenig Gründe zu glauben, dass das hier nicht alles komplett sinnlos sei. Und also ist das, also wird da ein Angebot gemacht, ein bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen. Und dann gibt es natürlich das Bedürfnis nach Legitimation, hatte ich schon gesagt. Also man kann sein eigenes Handeln viel besser rechtfertigen, wenn man es religiös begründet, als wenn man es nicht macht. Denn dann sagen immer alle möglichen Leute, das ist aber doch in Wirklichkeit ganz anders, und kritisieren das. Und also kann man doch Religion nur als kollektive gesellschaftliche Praxis, also als Ideologie kritisieren. Und Hanno, hast du eben gesagt, vielleicht muss man sie auf diese Ebene heben, und ich frage mich, wieso heben? Da ist sie doch sowieso. Was soll denn Religion sonst sein, wenn nicht Ideologie? Also jede Unterscheidung zwischen Ideologie und Religion ist eine, die nur der religiösen Selbstlegitimation entspringen kann. Die einzig wichtige Entscheidung ist, wenn man die marxische Definition von Religion als notwendig falschem Bewusstsein nimmt, dass man es bei Religion natürlich die Frage stellen muss, wieso ist das denn notwendig? Aber da würde ich erstmal sagen, solange das existiert, ist es offenbar notwendig, und es muss auch auf der Ebene kritisiert werden. Was ich, um vielleicht das nochmal aufzugreifen, was ich nochmal ganz interessant finde, ist ja eigentlich die durchscheinende Frage, inwiefern haben wir es noch mit einer, also wir haben es damit, aber in welcher Weise wirksam, kollektiven gesellschaftlichen Praxis zu tun. Weil die Form religiöser Kollektivität, wie wir sie hier von mir aus in der Bundesrepublik oder in der westlichen Welt, wie auch immer, vorfinden, ja im Verhältnis zu den Zeiten, wo die Welt sich religiös legitimiert hat, weitaus fragmentierter ist, als es im Mittelalter der Fall gewesen ist. Das heißt, inwiefern, also wie verhält es sich damit, weil es keine Zwangsläufigkeit, keine Notwendigkeit und eigentlich ja keinen größeren äußeren Druck gibt, irgendwie gläubig zu sein oder religiös zu sein, dass es sich noch als kollektive Praxis so vermittelt hat. Und ein zweites Moment in diesem Bedürfnis von Sinnstiftung, was ich interessant finde, ist eine Religion, die du nicht genannt hast, die aber, ich finde, sehr, sehr paradox ist. Ich kenne sie nur am Rand, das sind diese Baha'i-Gruppen. Das ist so eine Art, die Superreligion, die im 19. Jahrhundert gegründet worden ist von so einem Sinnstifter, der meinte, das Beste aus allen Religionen zusammenzufügen, irgendwie so eine Art Katalog erstellt hat, dass das die Baha'i-Religion ist und dass eine sehr stark wachsende, seit ja über 150 Jahren ungefähr, sehr stark weltweit vertretene wachsende Gruppe von Gläubigen ist, die eine Art Vernunftreligion oder im Zeitalter der Aufklärung und der Vernunft eine Religion sich erfunden hat aus dem, was sie schon vorgefunden haben. Und das, finde ich, ist wirklich eine relativ verrückte Sache. Nochmal mit der Ideologiekritik und der Religion. Natürlich ist eine Religion, muss sich natürlich Ideologiekritik stellen. Ich finde bei einer Religion ist besonders, dass sie sich von Ideologien noch ein bisschen nicht abhebt, auch nicht was anderes ist, aber man schon sehen muss, dass die Wirkmacht einer Religion besonders ist und sie sich da tatsächlich von anderen Ideologien unterscheidet, weil sie verspricht dir tatsächlich noch mehr als eine klassische Ideologie, also als eine politische Weltanschauung oder sowas, weil sie letztendlich, glaube ich, für den Menschen an sich dein Leben rettet. Und das ist was anderes zum Beispiel als eine klassische Ideologie das tun kann. Ja, ich meine jetzt zum Beispiel eine politische Anschauung der Welt. Ich wollte nur noch mal ganz kurz einmal sagen, weil die Beispiele von da oben, die du vorhin sagtest, Hanno, klang mir so ein bisschen so von Leute gehen in die Kirche und sie wollen eigentlich so ein bisschen das Richtige, sie wissen es nur noch nicht. Und so würde ich, also abgesehen davon, dass man bei Solidarność nun wirklich auch sich fragen kann, naja, mal, was da rausgekommen ist, aber also so würde ich, glaube ich, das Wahrheitsmoment von Religion und Ideologiekritik heißt ja auch eben mit dem Falschen zugleich das Wahre, also das rauszuarbeiten, was sozusagen das Moment von Notwendigkeit da drin ist. Sondern das würde mir eben tatsächlich eher darin bestehen, nicht im Handeln und Bewusstseinszustand individueller Leute, sondern tatsächlich in dem, was religiöse Praxis und religiöse Schriftgut über Jahrhunderte und Jahrtausende akkumuliert hat, im Sinne eines Fortschritts im Bewusstsein der Freiheit, so wie Hegel das heißt. Und da gibt es natürlich ganz großartige Sachen. Ich meine, der gesamte Foucault steht im Paulus-Römer-Brief drinne. Und sowas, aber das sind auch nicht nur Sachen, wo ich jetzt sage, historisch war das mal wirklich interessant, sondern tatsächlich immer noch theoretische Problemstellungen. Also ich hatte vorhin die Sachen Freiheit, Subjektivität, Seele, Liebe, das sind alles Sachen, die eine religiöse Wurzel haben und die wirklich ein Desiderat sind erstmal, dass der Materialismus dafür was Besseres anbieten kann. Und meistens, und das finde ich eben, darüber muss man immer im Zusammenhang mit Religion und Religionskritik reden, das, was heutige Religionskritiker anbieten, die erfolgreich sind, ist meistens wirklich dümmer und schlechter, als was die Religion angeboten hat, nämlich Ionenbewegungen entlang irgendwelcher Nervenbahnen. Weil du mich angesprochen hast. Also ich gebe zu, Solidarność, das war relativ grob schlechtig, aber ich glaube, dass das Phänomen ist nicht aus der Welt zu schaffen. Also das ist ein politisches oder für Linke und auch für Gesellschaftskritik ein Problem, dass die Leute anstatt ihr Leiden als Leiden an der Welt zu artikulieren, in die Kirche oder beten gehen. Ja. Nur direkt dazu, also viel naheliegender wäre es ja, anstatt sich Leute anzugucken, die sich mit ihrer Religion ins Private oder in kleine Privatzirkel zurückziehen, sich anzugucken, wo Religion wirkmächtig ist, nämlich vor allem im Islam. Und dann sieht man, dass die Leute eben nicht, anstatt ihr Leiden auf die Straße zu tragen, zur Religion gehen, sondern ihr Leiden als Religion auf die Straße tragen, statt als was anderes. Und das ist ja viel eher das, womit man sich beschäftigen müsste, anstatt mit dieser Privatisierung, die eigentlich, naja, also... Diese Privatisierung bezog sich ja auf Mitteleuropa und weniger... Ja, klar, natürlich, ich weiß, du hast es gesagt, aber warum reden wir die ganze Zeit von Mitteleuropa, wenn wir über Religion reden? Weil wir hier immer noch nicht im säkularen Staat leben. Ja, wir auch nicht. Wir auch, und das ja auch, also auch hier ein Problem ist. Ja, das macht den christlichen Staat nicht besser und auch nicht schlechter. Du musst was sagen. Meine Einladung aussprechen. Wie bitte? Beenden. Ja, dann würde ich es beenden. Ich bedanke mich. Das ist alles wahr. Ja, also bevor jetzt alle aufspringen, wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass die nächste Introveranstaltung am 12. Juli auch wieder hier um 19 Uhr stattfinden wird. Und ich würde mich natürlich freuen, euch alle wiederzusehen. Wir hörten soeben den Teil Nummer 4, der gemeinsam von den Gruppen A-Quadrat und Kritikmaximierung sowie der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg organisierten Intros-Reihe, in der Erik Kuhlenkamp zur Religionskritik referierte und im Anschluss noch mit dem Publikum diskutierte. Diese Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen wird zum vorerst letzten Mal morgen am Dienstag, dem 12. Juli, fortgesetzt. Moritz Zeiler von der Rosa-Luxemburg-Initiative Bremen referiert zur Kritik des Staates. Beginn ist um 19 Uhr. Weitere Informationen zur Intros-Reihe finden sich im Internet unter intros.blogsport.eu. Diese Sendung ist bereits oder wird in Kürze als Podcast über das Audioportal freie-radios.net und über die Website des Freien Senderkombinats fsk-sh.org zu finden sein. Eine Sendung der Redaktion 3 des Freien Senderkombinats zu erreichen per Mail an redaktion3@fsk-sh.org oder telefonisch über das FSK-Büro unter der Nummer 040 43 43 24.